ist die letzte Rolle, mit der die beiden da weglaufen. Der Kater hat vergessen, Nachschub einzukaufen. Und weil heute Sonntag ist und man nie wissen kann, geht eine wilde Jagd los. Jack beteiligt sich daran. Nun laufen alle um die Wette. Die Kakerlaken bilden eine Staffette. Da liegt die Rolle, von den Strollchen nichts zu sehen. Na, Oggi, ich würde da mal nicht so nah rangehen. Jack muss sich sehr zusammennehmen, dass er nicht schreit. Im Krankenwagen macht sich Panik breit. Hat es dem Vetter jetzt den Lebensfaden durchgebissen? Das teuflisch böse Ding? Man kann nie wissen. Ach was, das war ja zu vermuten. Die Kakerlaken spielen am Computer, an den Tuten, dem Blinklicht, das der Ambulanz die freie Fahrt verschafft. Ah, Schwester Olga, hier genannt die Hochtupierte, die kürzlich noch mit Oberarzt Kalisch posierte. Nun aber hurtig, meine Damen, Feuer auf dem Dach, es brennt. Hier kommt der eben angekündigte Patient. Kein Mensch kann sich daran erinnern, dass die drei sich unisono einig waren wie bei dem Schmerzensschrei. Bevor Sie anfangen, Herr Dr. Schmerz besiegen, so sollten Sie versuchen, den Ärmsten wieder hinzukriegen. Viel wichtiger als Fotos sind das scharfe Messer. Das weiß doch ein Gesichtschirurg nun wirklich besser. Was macht im Hintergrund denn da Ei Ei Joey für eine Krickelkrackelei? Ob was am Ende rauskommt, dann gefällt. Den Mutigen gehört erstmal die Welt. Nun ist er da, der spannende Moment, wo sich, wie man so sagt, die Spreu vom Weizen trennt. Hier trennt sich allerdings vom Kopf nur der Verband und zeigt, was zur Bearbeitung noch zur Verfügung stand. Mit dem Gesicht kann er in Zukunft doch nur Mitleid heischen. Der Vetter ist entsetzt, die Schwestern kreischen. Das Schöne auf der Welt und lässt uns hoffen, da gibt es immer einen, den hat es viel schrecklicher getroffen. Dem kann man dann mit Gottvertrauen auch ruhig seinen Rollstuhl klauen. Was wagt der Herr Chirurg uns diesmal aufzutischen? Die Schwestern scheinen skeptisch. Fünf sind es inzwischen. Tja, wenn man das so sieht, möchte man schon fragen, hier ging es wohl für Sie um Kopf und Kragen. Sie wissen schon, weshalb ich mich beschwere. Der Kater tastet hoffnungsfroh ins Leere. Wie oft hat eine Wartezimmer-Illustrierte schon dem geholfen, der verzweifelt in sie stierte? Diesmal ist Schmerzbesiegen sich des Lobes sicher. Deshalb begnügen sich die Schwestern mit Gekicher. Zur Übertreibung neigte immer Lisbeth Vater. Sie fällt in Ohnmacht, kaum sieht sie den schicken Kater. Der weiß zwar nicht warum, doch sagt ihm sein Instinkt, lauf weg, bevor dich eine zu etwas, was du gar nicht möchtest, zwingt. Herrn Chirurgen wird ganz unwohl, sieht er Jackies Hammer. Er fürchtet Ärger mit der Ärztekammer, wenn auch die nächste Korrektur ein Fehlschlag wird. Nun aber los. Gut, gut. Er macht sich an die Arbeit unbeirrt. Warum nicht gleich so, frage ich Sie, Herr Dr. Schmerz besiegen? Das mit der Nase ist ja wohl leicht hinzukriegen. So haben Sie es also doch gemeistert. Die Damen wirken allesamt nicht sehr begeistert. Das hätte Oggi besser unterlassen. Der Tagessatz der AOK erlaubt ihm kein Anfassen. Ach, wie beflügelt waren sie eben weggegangen. Nur leider hat dann ein realer Flügel dort gehangen. Auf weitere Erklärung kann ich wohl verzichten. Nur in dem Falle wird's nicht der Papa. Da müssen sie es schon selber richten. Nun sägt und hämmert er schon über eine Stunde. Die Schwestern sitzen da in trauter Runde und warten drauf, dass nicht nur Schmerz besiegen, sondern auch sie den Kater in die Finger kriegen. Es will und will nicht regnen. Jeden Morgen sprengt der Kater und wässert Rüben, Kürbisse und Blattsalater. Es streben hinter seinem Rücken Fernseher, Kühlschrank und die Sparschweinkuh dem Haus von Bobby auf der anderen Straßenseite zu. Welcher Teufel hat die Kakerlaken wohl geritten, dass sie bei Bob als Untermieter sich verdingen? Sie haben letztens weder mehr noch weniger gestritten mit Oggi. Was soll der Umzug also Besseres bringen? Verwünschte Tat. Jetzt sind mir die Halunken doch entwischt. Ich muss zu Kreuze kriechen. Es hilft alles nicht. Ja, lass es lieber. Gib besser Ruhe, ehe noch was passiert. Er ist am Lernen der Gebärdensprache nun mal nicht interessiert. Ich würde auch das Fenster unten lassen. Wenn du es hochschiebst, wird der Bob dich dafür hassen. Und tu nicht so, als möchtest du das Fenster für ihn putzen. Der Hund durchschaut dich. Ja, er wird noch nicht mal stutzen. Das ist ja nun ein ganz besonders blöder Trick. Du glaubst im Ernst, du hast als Clown verkleidet Glück mit Tröte, Bonbons und Konfetti? Ja, ja, von wegen, Schätzchen. Nix, Paletti. Ach so, und jetzt auf in den Kampf mit Ziehharmonika. Zur Notbeatmung wäre das sehr nützlich. Ja. Möglicherweise schafft man in der Nacht, womit am Tag man leider Kasse nicht gemacht. Mit einem UFO und auf Marsmännchen getrimmt, gelingt's Oggi vielleicht, dass er den bösen Köter freundlich stimmt. Ah. Karkeweng, flupfull, Karwauze. Da liegt das Monster aus dem All schon auf der Schnauze. Viel besser klappt die Kommunikation beidseitig, früh um viere ohne Ton. Jetzt heißt es erstmal Klappe zu und Affe tot. Die Kakerlaken schießen Oggi Richtung Morgenrot. Hier kreuzt nun leider seine Untertasse die Startbahn 1 der Venus-Merkur-Trasse. Die echten Grünen wissen, was sie tun müssen. Sie schießen Oggi ab, dann dürfen sie sich küssen. Prüft der schlaue Kater wie der kluge Mann, ob er sich auf das Seil von der Harpune auch verlassen kann. Es müsste klappen. Unser Held hat Morgenluft gewittert, das Seil vibrierend straff gespannt wie eine Cellosaite zittert. Das ist ja doch ein bisschen weiter, als es ausgesehen hat. Es wirkt doch gar nicht mehr so straff, da bin ich aber platt. Es hinterlässt im Regelfall auf Hindernissen nur der Motorroller wie in Oggi eine Reifenspur. Hatte sich der dicke Hund das nicht gedacht. Er hat mit seinen Untermietern kein Geschäft gemacht. Und deshalb schickt der Bob zu Oggis großem Glück Fernseher, Kühlschrank, Sparschweinkuh mit bestem Dank zurück. Und selbstverständlich gibt's den Kater auch dazu. So sähe wohl eine Kreuzung aus mit einem Kakadu. Lacht ihr nur, auch wenn ihr Oggi wieder mal verkohlt. Hätte euch der Teufel um ein Haar doch noch geholt. Na, Oggi macht ja kein begeistertes Gesicht. Die reine Freude ist der Golfausflug für ihn wohl nicht. Er wollte ohnehin nicht mit ins Golfhotel Drei Linden. Der Herr Gevatter will ja doch nur angeben und Eindruck schinden. Was ist denn, Oggi? Komm, wo bleibt der Schläger? Der kommt sich vor wie auf dem Hauptbahnhof als Kofferträger. Sehr eindrucksvoll. Der Vetter Jack lässt sehr geschickt das Eisen japanisch anmutend mal rechts, mal rückwärts kreisen. Ja, was? Erwartest du jetzt etwa einen Knicks? Da kann ich doch nur sagen, und mit den Ohren kannst du nix? Glaub nur nicht, was du kannst, das könnte ich nicht, der nasenlose Oggi zu sich selber spricht. Es eignet sich die Rille, wo die Nase saß, mein Alter, ganz vorzüglich als Schläger oder vielmehr Eisenhalter. Na, endlich trifft er ihn, fort saust der kleine Ball. Nur in dem Baum da landen sollte er auf keinen Fall. Apropos Fall, was da vom Ball getroffen runterfällt, das ist kein Hirsch, sondern der uns schon wohlbekannte Truthahnjäger auf der Pirsch. die Schlagfigur grellbunter Sonnenschirm aus Japan. Der Ball fliegt allerdings nur bis zum kleinen Weiher. In dem ertrank das Vorstandsmitglied Dagobert Kaspan nach der letztjährigen Clubvorstandsweihnachtsfeier. Was die auf Grund gelaufenen hier unten sehen, macht, dass die Nackenhaare ihnen seitwärts stehen. War der Landschaftsgärtnerei Blumhagen der Grassamen wohl ausgegangen. Nun darf der Herr Gevatter sich im Sand abplagen. Auf Sand ist er nichts besonders gut beim Tennis angefangen. So buddelt er den Oggi systematisch ein. Das dürfte nicht im Sinne des Erfinders noch des Katers sein. Na, wenigstens hat er den Ball gefunden. Hat er sich dafür auch gottsjämmerlich geschunden. Na bitte, war das etwa nix? Der Vetter Jack ist eben doch ein Kind des Glücks. Dass er sein Glück nun allerdings auf Kosten anderer macht, hätte man in diesem Falle ehrlich nicht gedacht. Das fehlte noch, dass die mich anplärren, denn genau genommen ist es doch allerhand, dass die Klamm heimlich wieder mitgekommen. Eine zusammengeschlagene Kakerlake eignet sich in diesem Fall, wo sie die Freunde mit dabei hat, weder als Golf noch überhaupt als Ball. Es schnippelt zwischen Gerbera, Moosrosen, Pongpongdahlien, der dicke Hund an der Ligusterhecke. Er denkt, viel schöner waren die Blumen auch nicht in Italien. Das mag schon sein. Nur blieben die nicht so wie die hier auf der Strecke. Bobby guckt entgeistert wie gebannt auf seinen Rasen, der sich zusammenschiebt zu einer Wand. Er wirkt mit dem Grasbüschel auf dem Kopf und den zwei Blüten nicht gerade sehr intelligent, der Vetter Jack mal wieder keine Grenzen kennt. Er schlägt hier alles kurz und klein und sollte sich doch vor dem bösen Hunde hüten. Der hat in dem ruinierten Garten, sonst so schön gepflegt, praktischerweise gleich einen Minigolfplatz angelegt und hofft mit beiden Katern als Attraktion auf die bisher beim Lotto ausgebliebene Million.